altes, aus Steinblöcken gemauertes Gebäude mit einem kirchenartigen Turm. Achte auf das Schild, Peter. Besucher des Klosters sollen hier unten parken. Ich hab's gesehen, Barbara. So, gut, dann wollen wir mal. Ja. Den Trampelpfad hoch. Ah. Mein Handy. Oh, das ist Bob. Ich schalte auf Lautsprecher. Ja. Hi, Bob. Wir sind gerade angekommen und steigen den Pfad zum Kloster hinauf. Sehr gut. Ich bin schon raus aus der Uni und befinde mich auf dem Weg zu euch. Aha. Was hat sich bei dir denn ergeben? Das Gespräch mit Mr. Patrick war recht informativ. Auch er scheint einen guten Draht zu Barbaras Vater zu haben und hält große Stücke auf ihn. Aha. Daher traut er dem Professor auch zu, mit seinen Forschungen tatsächlich auf diese goldene Stadt zu stoßen. Es sei denn, dass wir ihm zuvorkommen. Jedenfalls kennt Mr. Patrick das Kloster schon seit Jahren. Mhm. In seiner Studienzeit war er häufig dort, um zu recherchieren. Er hat die meisten Mönche persönlich kennengelernt, vor allem einen Abt namens Johannes. Seitdem ist er mit ihm in Kontakt geblieben und so kam es überhaupt erst dazu, dass er Mr. Patrick angeboten hat, die Bestände der Bibliothek zu übernehmen, als sie sie auflösen mussten.